Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Und die Top 5 widmen sich heute einem einzigen Regisseur, dem Begründer des New Black Cinema, der unverdrossen gegen den Rassismus in den USA anfilmt, Spike Lee. In der nächsten Woche kommt sein neuester Streifen Black Klansman ins Kino und Hartwig Tegeler hat die besten Spike Lee-Filme zusammengetragen. Würden Sie jetzt den Film starten? But there are a lot of people who believe that when our president put his hand on Abraham Lincoln's Bible. Jetzt mag ja Leute geben, die meinen, weil einmal ein schwarzer Präsident seine Hand auf Abraham Lincolns Bibel gelegt hat. Hocus pocus, abracadabra, poof. Dass wir in einer postrassistischen Gesellschaft leben. That bullshit. Schwachsinn. Lust auf einen Film? Platz 5. Ich bin kein Freak. Ich bin nicht sexsüchtig. Nola Darling. 2017. Und vor allem gehöre ich absolut niemandem. Mit der Netflix-Serie hat Spike Lee die Geschichte der Afroamerikanerin aus Brooklyn aus seinem Film She's Gotta Have It, Urgestein des New Black Cinema, weitergeschrieben. Ich liebe es, durch diese wunderbar echten Straßen New Yorks zu laufen. Aber als Frau durch diese wunderbar echten Straßen von New York zu laufen, ist manchmal echt beschissen. Nola ist eine selbstbewusste junge schwarze Frau, aber ihre Selbstvergewisserung wird durch Sexismus und Rassismus immer wieder in Frage gestellt. Im Film von 1986 wurde sie am Ende vergewaltigt. Am Ende der ersten Episode der Serie kann sie sich aus einer gefährlichen Situation auf den Straßen in New York gerade noch befreien. Aber die Verstörung, diese Erschütterung ihres Selbstbewusstseins, wird sie nie mehr verlassen. No peace, no money. Platz 4. Chirac. 2015. Die universelle Parabel von Aristophanes Stück Lysistrata trifft hier auf die US-amerikanische Gegenwart. Entweder ihr hört mit dem Krieg auf, sagten die Frauen in der griechischen Tragödie, oder es gibt keinen Sex. Entweder ihr hört mit der Selbstzerstörung, mit der Gewalt, mit dem Morden in der South Side von Chicago auf. Oder eben gleiche Konsequenz. Chirac ist ein Kofferwort. Chicago, Irak, was darauf anspielt, dass in Chicago seit Beginn des Jahrtausends mehr Tote durch Morde zu verzeichnen waren als im Afghanistan- und Irakkrieg zusammen. Spike Lee knallt die Absurdität der Selbstzerstörung der Black Community seinen Landsleuten mit Komik, Satire und deftiger Musik um die Ohren. Der erste von Amazon produzierte Spielfilm, nachzusehen bei Amazon Prime. Platz 3. When the Levees Broke. 2006. Der Titel der 4 Stunden langen Dokumentation ist eine Reminiszenz an Kansas Joe McCoys und Memphis Minnie's Song When the Levee Breaks, wenn der Damm bricht, über die Mississippi-Flut von 1927, 78 Jahre später, 2005. Hurricane Katrina und die Folgen für die Menschen in New Orleans und den US-Staaten am Golf von Mexiko. Ein Konglomerat von behördlicher Inkompetenz, Gleichgültigkeit und Chaos. 3 Monate danach interviewte Spike Lee Menschen, die die Flut überlebt haben. Die Evakuierung der Flutopfer war für die Afroamerikaner in der Flutregion eine brutale Erinnerung an die Zeit der Sklaverei, sagt einer in der Doku. Well, the fact is, they were treating them like slaves in the ship. Families were being separated. Familien wurden getrennt, Kindern ihren Müttern entrissen. Düsteres Bild einer Gesellschaft, in der Black Lives don't matter. Platz 2. Rodney King. 2017. Rodney King, am 3. März 1991 von Polizisten zusammengeschlagen. Nach dem Freispruch der Prügelcops, die Riots in Los Angeles. Roger Smith, Stammschauspieler von Spike Lee, hat das Einmannstück Rodney King geschrieben und spielt es auch. Spike Lee hat es abgefilmt. Schlicht, einfach, eindrucksvoll. Dieses Porträt des Mannes, der zur Ikone wurde und 2012 in seinem Pool ertrank. In seinem Blut Alkohol und diverse Drogen. Nirgendwo steht geschrieben, dass der Kampf gegen Rassismus widerspruchsfrei ist. Platz 1. Passover. 2018. Worauf warteten Estragon und Wladimir? Auf Godot. Worauf warten die beiden Freunde Moses und Kitsch, die Tag für Tag an einer Straßenecke abhängen? Wovon träumen sie? Vom Paradies. Spike Lee hat eine Inszenierung der Steppenwolf Theatre Company aus Chicago abgefilmt. Moses und Kitsch hängen ab, dann taucht ein Fremder auf, dann ein Polizist. Ein Schock zu sehen, wie die beiden Afroamerikaner sich sofort auf die Erde werfen und die Hände über den Kopf reißen. Ein Moment, in dem schmerzhaft spürbar wird, wie Polizeigewalt Ausdruck eines rassistischen Systems ist, bis in die Reflexe hinein. Moses und Kitsch träumen, aber dass die Hand eines US-Präsidenten auf der linken Bibel etwas wirklich ändern kann an einer rassistischen Gesellschaft. Dieser Traum ist zerstoben. Spike Lee und wie er die Welt sieht und zeigt, die Top 5 von Hartwig Tegeler waren das.